Zahlen Sie. So ein schönes Buch mit der Katze. So eine liebe Katze im schönen Buch. Besorgt am 12.05.2006 von Papierberg für Aufzeichnungen in meinen letzten Jahren. Ursula von Gagan-Passier. Nachdem ich Ingrid zum Bus begleitet habe. Der junge Papierberg ist alt geworden. Er nahm sich Zeit für mich. Stellt den Sarg hochkant und tanzt. Tag- und Nachtgedanken einer 100-Jährigen. Feature von Melina von Gagan. Liebes Mummerli, beste Großmutter der Welt, älteste Frau, die ich kannte. Vor einem Jahr bist du gestorben, mit 102 Jahren. Ich wollte dir schon zur Trauerfeier schreiben, doch das Leben hat mich aufgehalten, hat mich in deine Wohnung geschickt in der großen Stadt, in der du 56 Jahre gelebt hast, über der S-Bahn und den Kastanienbäumen. Hat mich alle Schränke ausräumen lassen, Möbel abtransportieren, 30-jährige Provisorien abmontieren, Bretter zerkleinern, Teppiche zusammenrollen, Krims und Krams wegschmeißen, die Bilder deiner Lieben abhängen, die Ecken durch das lange Leben schwarz geworden weißen lassen. Und zu guter Letzt hat es mir unzählige Zettel, Bücher und wieder Zettel mit deiner Schrift in die Hände geworfen. Zettel deiner letzten 6 Jahre. 97, 98, 99, 100, 101 und einige wenige, als du 102 Jahre alt warst. Liebes Mummerli, beste Großmutter der Welt, älteste Frau, die ich kannte. Ich habe sie alle mitgenommen. Jetzt ist es genau Mitternacht. Ich sitze wieder mal bei einem starken Kaffee am Bettrand und denke über vergangene Zeiten nach. Jede Nacht und immer wieder. Unterm Strich war doch alles gut. Ich mache meine Gedankenwanderungen. Da gibt es viele Erinnerungswege. Ich liebe dieses Gedankenwandern. Ahoi. Also, jetzt wandere ich los. Ahoi. Der Stift, mit dem ich schreibe, ist gut, aber für meine altersgeschwächten Augen etwas schwer zu lesen. Also denn, ahoi, ich wandere los. Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, es ist auch meine Lust. Ahoi, ahoi. Ich bin zufrieden. Und nun schreibe ich in ein Katzenbuch. Ja, außen drauf sind Katzen, 2 kleine Katzen. Ich meine sogar, sie hat dieses Buch von Ali bekommen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Dieses Buch selbst hat sie, glaube ich, mal von der Ingrid Rückert bekommen. Oder sie hat ihr gesagt, wo sie das kaufen muss. Irgend sowas war das. Und da hat sie immer Aufzeichnungen dran gemacht. Das Tagebuch hat sie mal von Frau Brendler gekriegt. Zum Geburtstag, glaube ich. Wie jeden Tag am zeitigen Nachmittag zu meiner Schwester Ali gefahren. Von Halensee bis Friedenau. Frau Notsch ihre Hilfe abgewartet, dann zurück zu mir in die Sesener Straße. Im S-Bahnhof einen kurzen Schwatz mit der Blumenhändlerin und der Fahrkartenverkäuferin gehalten. In meinem Wohnbereich kennen mich viele Menschen, Erwachsene und Kinder. Jetzt ist es 8 Uhr abends. Es ist noch hell, sonnig und angenehm warm. All die Menschen deiner letzten Jahre, die, die noch am Leben sind, ich habe sie besucht, hab sie befragt über dich, deine Zettel, Armgard, deine Tochter, Anna, deine andere Enkelin, meine Schwester. Ingrid, deine Freundin und Kollegin, Manuela, die Pflegerin der letzten Zeit und natürlich Axel, der mal dein Kindergartenkind war, der dich kennt, seitdem er 3 Jahre war, der dich immer wieder besuchte. Ach ja, und natürlich Frau Brändler, deine Nachbarin. Es gab also noch Besuch bei deiner Oma, und zwar ein kleiner Vierbeiner. Ich hatte eine weiße Malteserhündin mit Namen Sheila. Und die konnte, wenn ich einkaufen ging, nicht alleine bleiben. Die hätte mir das Haus zusammengebellt. Aber sie ging zu deiner Oma rüber. Und deine Oma war happy, wenn die Sheila bei ihr war. Dann hat sie so immer beobachtet. Dann hat sie auch lauter Zettelchen geschrieben, was die Sheila so alles macht. Dass sie jetzt aus dem Balkon rausguckt oder dass sie sich jetzt gerade schlägt. Und wenn ich zu meiner Sheila gesagt habe, bei Öffnen meiner Wohnungstür, komm, wir gehen zur Oma, dann rannte meine Sheila rüber zur Tür, jimpelte so rum, so nach dem Motto, schließ endlich auf, ich will jetzt rein. Und dann zack, über den Flur rein ins Wohnzimmer. Schlafpause. 1.10 Uhr bis 1.30 Uhr mit Getränk und Gedanken. Zum Glück ohne Hund. Der Hund ist oft ein Problem für mich. Ich will keinen Hund von anderen Leuten beaufsichtigen. Wenn ich einen Hund wollte, würde ich mir einen anschaffen. Ich will keinen Hund beaufsichtigen müssen. Was Mummerli Zettel schreibt, habe ich eigentlich das erste Mal in Berlin gesehen. Da stand ein runder Tisch immer und auf diesem runden Tisch lagen so Blöckchen. Ja, da stand, lag immer ein dicker Stift daneben und dann mit den Jahren wurde der Stift immer dicker. Und die Schrift wurde auch immer dicker. Ich weiß nicht, wie es kam, dass wir einen echt guten Tag hatten. Es glückte mir, dass Ali ganz aufgelockert war. Ich sang Volkslieder aus unserer Jugendzeit. Mir war es ganz fröhlich ums Herz. Es war schon komisch. Ich ging ganz leicht auf meinen Wegen nach Hause. Auf dem Bahnsteig in Halensee sprach mich eine nette Person an und sagte zu mir, mir fuhr der Zug vor der Nase weg und der nächste fährt in 10 Minuten erst. Ich sagte, schon in 10 Minuten? Sie guckte mich etwas blöd an. Ich fragte, waren Sie unter Zeitdruck? Nein, sagte sie, ich wollte nur schnell nach Hause. Wir lachten und redeten etwas. Da kam der Zug und sie stieg nicht ein. Sie nahm dann den nächsten. Ich werde nun schlafen. Vorher hin und her denken, am meisten an Armgard. Mummerli, die fast 100-Jährige. Also ich bin ja so viel wie möglich zu meiner Mutter gefahren und habe es ihr vorher nie gesagt, weil wir haben es auch schon mal erlebt, dass sie unten an der Tür stand, stundenlang und auf mich gewartet hat, weil sie dachte, ich komme jetzt jeden Moment. Und sonst war es dann so, ich habe ihr gar nicht Bescheid gesagt, bin gekommen, habe aufgeschlossen und dann hat sie immer gesagt, wer ist denn da? Dann habe ich gesagt, ja, rate mal, wer hier ist. Und dann sagte sie immer, ja, nun komm doch erst mal her. Und dann hat sie mich erst mal in den Arm genommen und hat gesagt, das ist aber schön, dass du da bist. Und jetzt habe ich gar nichts für dich vorbereitet. Halb 3 bis 3 Schlafpause mit Gedanken und Schokolade. Manchmal könnte ich das Hörgerät an die Wand knallen, weil es mich immer wieder mal im Stich lässt. Aber Vorsicht, dann habe ich ja gar keins mehr. Also bitte sehr, hab Geduld. Auch mit dem Hörgerät. Ja, und auch mit mir. Jetzt ist es 4:30 morgens. Ich finde keinen Schlaf. Frau Brändler hat auch noch Licht. Also wir waren 47 Jahre lang Nachbarn. Und zwar gute Nachbarn. Das fing eigentlich, sagen wir mal, vor 15 Jahren. Da wurde der Kontakt näher Und je älter deine Oma wurde, desto intensiver wurde er auch, weil ich habe mindestens 7 Jahre auch für sie gekocht jeden Tag. Eben brachte mir Frau Brändler ein sehr gutes Essen. Ich halte einen kleinen Mittagsschlaf und mache mich dann auf den Weg. Fahrkarte gilt noch. Es ist windig, es soll Gewitter geben. Gewitter bräuchte nicht sein, aber Regen müsste sein. Aber Gewitter bringt Phosphor auf das Erdreich. Also muss es auch sein. Ich muss den Balkonschirm doppelt und dreifach festbinden, sonst fliegt er weg. Es passiert schon, dass Frau Notsch zu mir nicht freundlich ist. Das macht mir nichts. Hauptsache, sie ist zu alle freundlich. Meine weitaus Erstbeste ist Armgard. Unabhängig, was ich für sie bin. Und weitaus Zweitbeste habe ich sehr, sehr viele. Und Zweitbester zu sein, ist doch auch viel. Naja, ich bin Mummerlis einzige Tochter gewesen. Und wir haben immer ein sehr nahes Verhältnis gehabt. Weil es, ja, für sie war ich die weitaus Erstbeste. Das hat sie immer wieder gesagt und hat es auch so aufgeschrieben. Immer mit den Anfangsbuchstaben. Ne? M-W-E-A. Meine weitaus Erstbeste Armgard. Heute, am 30.05. um 2:30, kam Axel für ein Stündchen vorbei. Er brachte auch Grüße von seinem Vater. In circa 3 Wochen kommt er wieder kurz vorbei. Er kam mit dem Fahrrad. Er will kein Umweltverschmutzer sein. Er war guter Dinge. Ich freue mich immer, wenn er bei mir reinschaut. Das ist immer gemütlich, wenn wir zusammen sind. Es ist ja sicher ungewöhnlich, wenn Kinder aus dem Kindergarten entwachsen, mit ihren Kindergärtnerinnen oder einer Kindergärtnerin den Kontakt behalten. Die muss mich ganz tief beeindruckt haben. Und sie hatte so eine unaufdringlich zugewandte Art. Und das war wahrscheinlich für mich so der Anreiz, diesen Kontakt zu behalten. Sie hat ihn auch nie eingefordert, sondern es war absolut freiwillig meinerseits. Also nicht, dass da die Frage kam, wann kommst du denn mal wieder? Oder du warst ja lange nicht da, sondern es war dann selbstverständlich, wenn ich dann irgendwann wieder aufschlug. Manchmal denke ich, ein Tag ist wie der andere. Aber wenn ich's recht bedenke, ist jeder Tag völlig anders. Nicht nur Wetter und Stimmungen sind anders. Jeder Tag bringt etwas Neues. Und abends blicke ich immer zu anderen Stellen meines Lebens. Es war reich an Geschehnissen. Jeder macht Fehler oder Ungeschicktes. Aber solange kein Böses gewollt ist, muss man darüber nicht traurig sein. Nachher will ich für Ali ein Katzenbuch besorgen, wie dieses hier. Ich werde Papierberg finden, auch ohne Ingrid. Ich habe Mummerli kennengelernt 1956, als ich anfing zu arbeiten nach meiner Ausbildung als Erzieherin. Und das Kuriose war, dass mir andere Mitarbeiter gesagt haben, das überleg dir mal, das ist nicht einfach, mit ihr zu arbeiten. Das war so komisch. Und da habe ich gesagt, warum? Und da haben die gesagt, naja, sie fordert ganz schön viel. Hast du das noch nicht gemerkt, so? Und da sage ich, für mich war das eigentlich so selbstverständlich, wie man das so macht, ne? Ich benötige Klopapier und Tempotaschentücher. Da gehe ich zu Drossbar am Kudamm weiter unten. Da kennen mich die Kassiererinnen. Ich warte, bis keiner an der Kasse steht und bitte, mir große Packungen Tempos und Klopapier zu bringen. Gute Sorten. Alles in eine große Tragetüte, die haltbar ist. Das machen die. Dann schlendere ich damit langsam nach Hause. In 1,5 Stunden mache ich mich auf den Weg zu Ali. Ich schlafe kurz ab, wieder mal. Als Ali noch gelebt hat, da kam Mummeli immer so um 3 Uhr. Und dann haben die beiden Kaffee getrunken und Kekse gegessen und ganz viel erzählt. Und wenn ich dann gekommen bin, dann haben sie mir erzählt, was sie alles erzählt haben. Dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen und dann wurde Ali fertig gemacht für die Nacht. Und Mummeli ist dann wieder nach Hause gefahren, noch alleine, ganz alleine. Sie ist auch alleine gekommen. Wenn sie wieder zu Hause war, dann hat sie kurz durchgerufen, dass sie zu Hause ist. Ich war wie üblich bei Ali. Ich nahm für sie das dicke Heft mit, auf dem die Katze vorn drauf ist. Sie hat sich darüber so gefreut, dass ich denke, sie bekommt zu wenig geschenkt. Immer wieder streichelte sie das Buch und fragte mich immer wieder, von wem habe ich das schöne Katzenbuch? Von deiner kleinen Schwester. Sie haben wir es gut. Ali und mir ist es leicht, eine Freude zu machen. Wir können Glück empfinden über Kleinigkeiten. Wir haben schwere und knappe Zeiten erlebt. Daher haben wir noch heute Freude an kleinen Dingen. 1909 bist du geboren, in Magdeburg, am 1. Oktober, als zweites Kind deiner Eltern. Anneliese und Ursula, du. Auf den alten verblichenen Bildern sehe ich zwei Mädchen mit dicken Zöpfen in selbstgenähten Kleidern mit Spitze oder Matrosenkragen. Ich kenne viele Geschichten von dir, bin froh, dich so viel gefragt zu haben. Eure Mutter schloss sich damals mit anderen Müttern zusammen, sodass ihr immer abwechselnd bei anderen spieltet. Kindergärten gab es noch nicht. Es war schönes Wetter und ich frühstückte bei Hennig draußen. Da tritt ein älterer Herr an meinen Tisch, ich schätze 50 bis 60-jährig, und sagt, es ist mir peinlich, Sie mit Tante Ursel anzureden, aber ich weiß nicht, wie Sie heißen. Ich wohne hier ganz nah. Und dann berichtete er mir, er sei bei mir in der Assmannshauser im Kindergarten gewesen. Und ich war ganz aus dem Häuschen, als ich Sie frühstücken sah. Ich habe vieles vergessen, aber Tante Ursel aus dem Kindergarten in der Assmannshauser, die habe ich nicht vergessen. Was sie gerne gehabt hat in der Kita, wo alle gesagt haben, wenn Tante Ursel Kaffee gekocht hat, da steht der Löffel drin. Und das hat sie ihr Leben lang gerne Kaffee getrunken. Und der war immer ziemlich stark. Das war sie gewohnt. Das war ihr Lebenselixier, ja, Kaffee. Und für mich, wo ich kein Kaffeetrinker bin, war dieser Kaffee überhaupt nicht genießbar. Ja, ich habe den nie getrunken. Wieder einmal, wie so oft, auf der Bettkante mit einem sehr guten Kaffee. Ich finde keinen Schlaf. Ich habe lange vom Balkon aus in die Nacht geschaut. Natürlich ist Armgard meine weitaus erstbeste. Aber ich bin froh, dass ich meinen Wunsch erfüllen kann, mit dem Kaffee auf dem Balkon zu stehen. Ich möchte mal alle kleinen roten Kissenbezüge verschenken. Die Rotheit stört mich nachts unterm Kopf. Ich gehe jetzt noch einmal auf den Balkon und schaue in die Nacht. Heute haben wir auch bei Ali die Schwalben gesehen. Ich glaube, Frau Notsch ist ironisch belustigt, wenn ich mich über die angekommenen Schwalben freue. Wo auch immer ich bin, werde ich Dinge erleben, über die ich mich freuen kann. Und wenn ich wenig esse und nicht so viel trinke, lasst mich doch, auch wenn's wichtig ist. Ich nehme das Rattern der S-Bahn mit in den Schlaf. Einmal in der Tagesstätte Mecklenburgische Straße standen wir am Gartenzaun und sahen, wie eine Frau überfahren wurde. Und wir hörten, sie sei tot. Da sagte ein 4-Jähriger zu mir, »Mann, die wird sich ärgern, dass sie tot ist.« Jetzt ist es 10 nach Mitternacht. Ich werde versuchen zu schlafen. Es wird nicht gehen und ich werde sehen, wohin meine Gedanken fliegen. Die Zettel fingen eigentlich an, diese Nachtgedanken, so hat sie es auch mal genannt, fing eigentlich erst, glaube ich, an, das kann sein, dass es erst in den letzten 6, 7, 8 Jahren gewesen ist, wo sie wenig Austausch mit anderen Menschen hatte, wo sie sehr viel alleine war. Um 14.05 Uhr brachte Frau Brrr etwas zu essen und sagte, dass sie nachher den Hund bringt. Es kann spät werden, bis sie ihn wiederholt. Ich sitze mal wieder fest, wegen dem Hund. Das ist schlecht für mich. Man kann sich keinen Hund halten, wenn andere auf ihn aufpassen müssen. Wenn er allein ist, bellt er. Jetzt, 2:45, brachte Frau Brrr den Hund und einen Becher Kaffee. Ich verzichte auf Kaffee, wenn ich den Hund nicht beaufsichtigen muss. Es gibt Dinge, die ich nicht ganz glaube, die ich jedoch nun nicht mehr herausfinden kann. Ich ordne sie als Zufälle ein. In einer Familie, um deren Kinder du dich kümmertest, lerntest du deine Ferienvertretung kennen, meinen Großvater. Diese Familie mochte dich so gerne, dass sie dir ein Häuschen schenken wollte, als Altersvorsorge. Da bekamst du Angst. Die Vorstellung, dein Leben lang dort zu bleiben, trieb dich in die weite Welt. 1937 packtest du deine Koffer und aufgingst über Genua nach Afrika. Vor dem Schiff in Genua trafst du wieder auf meinen Großvater. Zufällig. Der wollte auch nach Afrika. Du wurdest im heutigen Tansania Hauslehrerin für Kinder deutscher Plantagenbesitzer. Eine Tagesreise von meinem Großvater entfernt. Ihn konntest du besuchen, mit deiner Sibylle, deinem Pferd, dessen Haare du später immer gerne zeigtest. Dann brach der Krieg aus, der zweite, den du erlebtest. Die Männer wurden interniert und du warst plötzlich Managerin einer Plantage. Tabak und Tee. Bis auch du ausreisen musstest. Auf dem Schiff wieder zufällig mein Großvater. Zufälle gibt es. Heute beim Aufwachen, genau um Mitternacht, konnte ich mich gar nicht gleich zurechtfinden. Meine Gedanken waren so intensiv in Idege bei der Pflanzung Sisal, die Herrn Martin aus Stettin gehörte, bei Mungo, einem eidechsengroßen Tier, der da an der Wand hinter meinem Bett kroch. Da das Tier nicht verschwand, betätigte ich meine Goma, eine Art Trommel, mit der ich den Boy Tom herbeirufen konnte. Er kam. Ich bat ihn, das Tierchen zu beseitigen. Er strahlte beim Anblick des Tierchens und sagte, er dürfe das nicht beseitigen. Der Mungo bringt dem Glück, zu dem er geht. Der Boy ging zurück in sein Camp. Und ich blieb zurück, ängstlich mit meinem Glücksbringer. Am Kopfende, an der Wand. Wenn man mit Urse zusammen war, gab es natürlich ganz viele gemeinsame Geschichten. Aber es gab eben auch, das blitzte dann immer wieder durch, ja, ein Vorleben. Und da fiel auch das Thema Afrika. Und als ich das dann merkte und selber mal in Afrika war, sage ich, wie bist du eigentlich nach Afrika gefahren? Da sagt sie, na, durch den Suezkanal, es sei das Normalste der Welt, von Genua aus. Und dachte ich, ja eben, da fährt man nach Genua und dann durch den Suezkanal nach Afrika, ist ja normal. Wenn die Schrift schlecht ist, schreibe ich nachts im Bett. Und wenn ich dann das Licht ausgemacht habe, lasse ich noch die Gedanken springen. Von Erdteil zu Erdteil, übers Rote Meer, von Meer zu Meer. Ich denke an Ifuna, als mir der fliegende Händler am Schluss einen Coupon leichten Seidenstoffes in die Arme legte, aus dem ich mir später ein Kleid nähte, von dem Herr Hummel sagte, damit werden Sie Furore machen. Die Seide wurde nicht knorkelig und ging in die Satteltasche beim Reiten. Und dann denke ich wieder, war ich das? Die von Ifuna nach Dabagoret. Ja, das war ich. Wie bunt war mein Leben. Und meine Sibylle wollte auf dem Ritt von Dabago zurück nach Mofini den besten Hafer nicht, weil sie Mais gewohnt war. Gute Nacht wünsche ich all meinen Lieben, besonders Armgard. Die S-Bahn rattert schon. Es wird langsam hell. Der kommende Tag wartet auf mich. Ich will ihn nicht enttäuschen. Ich habe mir immer das Häuschen vorgestellt, wo sie mit ihrem Boy gewohnt hat, wie sie immer sagte. Das habe ich mir so als einen 14-, 15-Jährigen vorgestellt, der ihr alle anfallenden Arbeiten erledigte, die sie eben nicht selber erledigen konnte oder wollte, was eben der Tradition entsprach, dass man in Afrika manche Arbeiten eben dem Boy überantwortet. Ich kam langsam, sah schon von Weitem, dass mein Tisch gedeckt war. Mein Boy flitzte und brachte einen Teller voll schöner Dinge. Habe ich es gut? Ja. Danke allen. Auch mein Boy. Da ist etwas hängen geblieben. Und zwar, wir haben uns einige Jahre vor ihm Tod, teilweise, wenn wir uns begrüßt haben, in Englisch begrüßt. Ich war damals gerade in der Volkshochschule und habe also einen Englischkurs belegt. Und dann hat sie mir manchmal auch ein paar Zeilen in Englisch geschrieben. Und zwar wirklich fehlerfrei. Es war also erstaunlich, dass die Dame in dem hohen Alter sowas nicht vergessen hat, obwohl sie nie mit Englisch wieder in Berührung gekommen ist. Sie hatte ja auch kein Radio, sie hat ja auch nicht mehr Fernsehen geguckt. Sie hat ja auch ihre Zeitung nie abbestellt. Sie hatte immer eine Zeitung, regelmäßig, und war immer auf dem Laufenden, was so in der Welt passiert ist. Und jeden Tag, mit wenigen Ausnahmen, ruft Armgard an. Manchmal kurz. Quari. Mein Gehauer ist Msuri Saidi. Vieles ist Msuri Saidi. Salem Sana Ju Afrika. Andamo Findi. Dabago. Idege. Und meine Sibylle. Jetzt, 5 Minuten vor Mitternacht, rumort jemand auf der Treppe. Vielleicht der Putzer. Diese Seite gehört woanders hin. Hi, Suru. Einmal zum Beispiel, da hat sie mir was in Suaheli geschrieben. Das hat sie sogar an die Tür gelegt, weil es sehr wichtig war. Und dann komme ich morgens an und denke, huch, irgendwas Wichtiges will sie mir mitteilen. Und dann konnte ich das gar nicht lesen und war ganz erschrocken und dachte, was hat sie denn da geschrieben? Und dann bin ich zu ihr hin, ich sage, Mumli, das kann ich aber nicht lesen, was hast du denn da geschrieben? Und dann hat sie mir übersetzt und hat hinterher erklärt, das ist Suaheli. Und weil sie so aufgeregt war, weil da fremde Leute in ihrer Wohnung waren, hat sie das auf Suaheli geschrieben. Heute, Sonnabend, wurde der Hund um 13:45 mittags bei mir abgegeben. Frau Brrr weiß noch nicht, wie lange sie weg ist. Ich wäre lieber ohne Hund. Draußen ist es kalt, es ist geheizt. Darüber bin ich froh. Wir beide, der Hund und ich, schlafen ab. Vorher trinke ich noch ein Glas Rotes. Ich hätte heute gerne einen Zeitungsvorleser. Nun habe ich einen Tag hinter mir, wo fast alles quer lief. Und einen vor mir, wo es hoffentlich besser wird. Jetzt rufe ich mir selbst zu, nun mach mal alles hübsch und gut allein, keiner da. Ich wollte zum Augenarzt. Er hat ein Schild vor der Praxis, bis 9.8. im Urlaub, Vertretung Kuhdamm an der Uhlandstraße. Da kann ich nicht allein hin. Irgendeiner sagt zu mir, das ist völlig einfach mit dem Bus. Auch das kann ich nicht, was völlig einfach ist. Soll ich darüber lachen oder weinen? Also gehe ich nicht zum Augenarzt. Wieder mal heißt Uro. Der Mungo an der Wand versprach mir ein gutes Leben bis zum Ende. Und das Nötigste kann ich ja sehen. Zu Hennig zum Frühstück geht, zum Kron einkaufen geht, zu Lindner einkaufen geht. Alle helfen mir über Stufen und Schwellen. Zu alle mit der S-Bahn geht auch. Ich muss ein neues Katzenbuch besorgen. Ali benötigt ihres nicht, aber sie will es behalten. Obwohl sie nichts schreiben kann außer ihrem Namen. Wir haben aber gesagt, wir bleiben in Verbindung. Das ist von mir aus, ich möchte das gerne und sie wollte das auch gerne. Und so haben wir uns regelmäßig nachher besucht und sie war zu allen Geburtstagen, Festen, Einschulungen von Sonja, bei allem war sie dabei. Sie gehörte einfach dazu. Kein Geburtstag ging ohne Tante Orde. Mein Leben lang war ich stolz auf meinen Geburtstag, am selben Tag wie du. Als ich geboren wurde, warst du 70 Jahre alt, 70 Jahre, in denen viel passiert ist. 2 Kriege. Der eine prägte deine Kindheit, der andere dich als junge Frau. Es wurden erfunden Luftpost, Fließband, Reißverschluss, Verkehrsampel und Tonfilm. Dazu Antibiotika, Fernsehen, Kugelschreiber, Atombombe, Herzschrittmacher, Antibabypille, Computer und Internet und so weiter und so weiter. Aus deiner Kindheit in Magdeburg erzähltest du mir, ihr wart die Einzigen mit einem Telefon. Wenn es klingelte, wurdet ihr durch die Straßen geschickt, um den Angerufenen zu finden. Am 1. Oktober haben Melli und ich Geburtstag. Wenn Armgard Zeit hat, kommt sie. Und wir feiern gemütlich. Wenn es sonnig ist, können wir bei Hennig in der Sonne sitzen. Den Weg schaffe ich ganz leicht. Mein Geburtstag droht. Keiner soll bitte sehr Klimmzüge dafür machen. Ich habe irgendwann mal zu deiner Oma gesagt, wenn man ihr Alter und das ihrer Schwester zusammenzählt, dann kommt man auf etwas über 200 Jahre. Heute um 9.15 Uhr verabschiedete sich Armgard und fährt nach Weyers. Irgendwann dann nach Stuttgart. Ich ging einen Kaffee trinken unten. Der Hund wurde mir reingeschoben. Ich bin müde. Der Hund rennt rum, ich schlafe mal ab. Der Hund rennt immer hin und her, das stört etwas. Frau Brendler macht Besorgungen. Der Hund leckt an sich rum. Es ist eben ein Hund, die machen solche Sachen. Ich bin müde und wiederhole, ich schlafe ab. Es wird schon dämmerig, kurz nach 17 Uhr. Armgards Fahrt ist weit. Manchmal leichtes Magendrücken. Ich kann das aushalten. Jetzt ist es kurz nach 19 Uhr. Frau Brendler macht lange Besorgungen. Ich sitze fest, weil der Hund hier ist. Jetzt 19.20 Uhr. Wo bleibt Frau Brendler? Ich würde sehr gerne hundeunabhängig sein. Ich freue mich über die Blumen von Melli. Ist es in Ordnung, wenn der Hund um 19.40 Uhr noch hier ist? Nein, das ist nicht in Ordnung. Der Hund kann nichts dafür. Ich hoffe, dass Armgard eine ruhige Fahrt hinter sich bringt. Jetzt 19.50 Uhr ist 10 vor 20 Uhr. Der Hund rennt immer noch rum. Wenn Frau Brendler etwas zustößt, hab ich den Hund am Hals. Dann muss Herr Murken ihn in eine Hundeunterkunft bringen. Das macht Herr Murken auch nicht gern. Ich bin müde. Jetzt 20 Uhr. Der Hund ist noch nicht abgeholt. Ich finde das weder gut noch richtig. Ich würde gerne schlafen gehen. Nun schlafe ich mal im Sessel ab. Um 20.10 Uhr wurde der Hund abgeholt. Zurück in Deutschland machtest du eine Fortbildung zur Jugendleiterin in Königsberg. Um nicht in die Partei einzutreten, nahmst du dann eine Stelle auf der kurischen Nehrung an. Anscheinend der einzige Ort, an dem man parteilos sein konnte. Im Januar 1943 ein Ausflug nach Berlin. Schwanger, um meinen Großvater zu heiraten. Im September 1943, in Krieg, Flucht und Hunger, hast du dann deine Tochter geboren. Deine weitaus erstbeste Armgard, meine Mutter, die du später immer so sehnsüchtig erwartet hast und die zuletzt 10 Zugstunden von dir entfernt lebte. Nun, wo Armgards Geburtstag näher rückt, bin ich in Memel und erinnere mich, wie das war, als sie geboren wurde. Ali war da, Hedwig Rahn war da. Dann kam die Drohung der Schwester, das Kind als namenlos ins Register zu schreiben. Meine Mutter war da, sie hielt Ulrike oder Frederike für gut und ich wollte die Namen nicht. Obwohl ich kein namenloses Kind wollte, fand ich keinen Namen. Und dann kam Falk als Krieger. Er bekam Urlaub. Ich konnte endlich schlafen. Es gibt ein dickes Buch, das du deiner Tochter geschrieben hast. Da berichtest du von der Flucht bei 20 Grad minus, von der nächsten Flucht, von den Bombenangriffen, von Coburg, wo du gelandet bist, das Kriegsende erlebtest, Arbeitsstellen, die immer wieder wechselten, eine Gelbsucht, die euch für 2 Jahre auf Spiekeroog trieb, mein Großvater so gut wie nie bei euch. Du hast die Nachkriegsjahre alleine gemeistert. In deinen letzten Jahren habe ich dir manchmal aus deinem eigenen Buch vorgelesen. Dieses Buch hat ja mein Vater ihr zu meiner Geburt geschenkt. Da sollte sie dann, hatte er sich so gewünscht, dass sie da was reinschreibt über mich und über das Leben damals, ne? Und das hat sie wirklich konsequent durchgeführt. Mit ihren Erlebnissen und mit meinen Erlebnissen und mit dem Zeitgeschehen, wie man da rein verflochten war. Das hat sie mit allen Krankheiten und hin und her, Reisereien und Flüchtereien und so, das steht da eben alles drin. Mal wieder ist es mit der Nacht vorbei. Ich ging mit meiner noch sehr kleinen Armgard von Breslau kommend bei Fliegeralarm zu Fuß nach Neisse. Und wieder einmal halfen uns all meine Lieder, den Weg zu schaffen. Am Himmel fährt ein Wagen, Sternlein, Sternlein, Hü. Die Sternlein sind mit Stern beschlagen, Sternlein, Sternlein, Ho. Oder die Sonne machte den weiten Ritt um die Welt. Wir wollen mit bei dem weiten Ritt um die Welt. Ihr bleibt zu Haus, ich brenne euch die Äuglein aus bei dem feurigen Ritt um die weite Welt. Du konntest meine Lieder nicht verstehen, aber du wolltest sie immer wieder hören. Da schafften wir weite Wege und wurden kaum müde. Aber jetzt bin ich müde, sehr müde. Zettel hat Momali schon immer geschrieben. In der Zeit nach dem Krieg zum Beispiel, da fing das an mit den Zetteln, dass sie nachts oder abends noch lange wach geblieben ist und Zettel geschrieben hat, wo sie auch gerechnet hat und auch nachts mal vor Sorge vielleicht aufgestanden ist und mal etwas aufgeschrieben hat. Etwas Besonderes? Ja. Mir wird manchmal im Liegen schwindelig. Dann schlägt mein Herz langsamer und erinnert mich, dass ich so ähnlich empfinden werde, wenn ich endgültig Ade sagen werde. Aber dann geht es wieder nach einer Weile. Ich bin immer und jeden Tag wieder gern mit Ali zusammen. Aber vor dem Weg zu ihr graule ich mich manchmal. Etwa 300 Stufen hin und zurück wieder 300 Stufen. Heute waren wir mit unseren Gedanken und Gesprächen in Bennekenstein. Wir waren, als wir dort waren, noch kleine Kinder. Bis Kriegsanfang 1914. Und da geht dann bei Ali etwas durcheinander. Ali hat an manchen Stellen ihre eigene Welt. Für einen Teil der Menschen ist das ganz richtig. Und richtig ist es auch, wenn es anders ist. Mein Schwindel ist vorbei. 1949 zogst du nach Berlin zu deiner Schwester, die dort als Bibliothekarin arbeitete. Du Kindergarten- und Hortleiterin. 1955 Scheidung vom Großvater. Ein Jahr später zogst du in die Sesener Straße. Bis 1974 hast du gearbeitet. 5 Jahre später bin ich geboren. Viel Zeit habe ich bei dir verbracht. Immer hattest du Zeit für mich. Ich erinnere mich an die Eimer voller Himbeeren, die ich mit dir pflückte. Den frisch gepressten Orangensaft. Die vielen Vogelfedern an der Wand im gewebten Tuch. Die Schokolade und das Knäckebrot neben deinem Bett, falls du in der Nacht hungrig wirst. An Räuber-Rommé. Ali war sehr langsam, fand ich. Eine schöne Erinnerung an Momali ist, wenn ich gegangen bin, dann hat sie mich nochmal umarmt und hat mir kumpelhaft auf die Schulter geklopft. Küssen war nicht so. Momalis klopfte sie mir auf die Schulter und sagte, tschüss, tschüss, meine Kleine. Dann bin ich die Treppe runtergelaufen und dann habe ich immer hochgeguckt und dann lief sie nochmal auf den Balkon und winkte immer noch ganz lange. Manchmal sah ich sie dann sogar noch, wenn ich an der S-Bahn nach unten gelaufen war, stand sie am Balkon und hat geguckt. Ich grübele und grübele, wie Armgard das alles schaffen soll. Alis Hausstand aufzulösen und meinen, bei Ali gibt's noch mehr Kruscht als bei mir. Und ich glaube, Ali denkt, um ihr Erbe würde sich mancher reißen. Vielleicht, wenn's soweit ist, findet sich für Armgard Rat und Hilfe. Passé, alles geht vorbei, eben war's noch. Nun ist halt Vergangenheit. Armgard ist mutig und tüchtig. Tüchtig ist sie immer. Ich schaffe gar nichts mehr. Ich bin oft müde. Bei Ali können wir nachher Kaffee trinken. Etwas bin ich immer in Sorge, was ich vorfinde. Ali. Sie wechselte in himmlische Gefilde. Ist nun nicht mehr nötig. Ich lebe nun ohne Ali, meine Schwester, weiter. Heute kam Ingrid vorbei. Wenn's noch wärmer wird, öffnet Hennig nebenan wieder. Dann trinke ich nachmittags dort einen Kaffee. Der Hund von Frau Brändler kann die Treppen nun nicht mehr gehen. Sie muss ihn tragen. Sie hängt an dem Tier. Momoli sagte dann, tja, nun ist Ali auch gegangen. Und dann haben wir ja vorbereitet auch die Trauerfeier in der Kirche. Und Momoli ging dann die Treppen hoch zu Ali und sagte, so, jetzt gehe ich zum letzten Mal diese Treppen hier hoch. Ich vermisse Ali, aber ich denke oft an sie. Ich bin müde. Ich wäre auch mal froh ohne Hund. Aber den Hund schiebt sie mir einfach rein. Hund rein, Tür zu, ob ich will oder nicht. Es gibt Besseres. Heisuru. Heisuru. Was bedeutet Heisuru? Was das Wort Heisuru bedeutet, kann ich dir leider nicht sagen. Heisuru habe ich nie gehört, nein. Heisuri, oh, warte mal. Das heißt nicht Heisuru. Heisuri, Heisuri. Heisuru, das muss irgendwie was Gutes heißen, super oder sowas. Also ich bin nicht sicher, nein, das weiß ich nicht. Also vieles weiß ich noch, was es heißt. Heisuri heißt das, nicht Heisuru. Ein Fleck auf der Bluse, Heisuru. Ein Knopf abgerissen, Heisuru. Ich schlafe jetzt, obwohl es zu tun gibt, Heisuru. Lass es mich machen, auch wenn's fehlerhaft ist. Was wäre ein Leben ohne Fehler? Es wäre nicht bunt. Ich mag nicht, wenn bei mir geputzt wird. Es stört mich. Aber Staub stört mich nicht. Ingrid brachte mir ein Baum- und Blätterbuch. Da schaue ich manchmal nach. Wer ruht, rostet. Jetzt ist hier alles ungemütlich, weil geputzt und rumort wird. Ich finde das scheußlich. Die Wohnung von Ursel war so ein ruhender Pol in dieser großen Stadt. Sicher ein bisschen stehen geblieben, das Mobiliar. Zunehmend auch angestaubt, wo ich immer dachte, wo ist hier eigentlich die Putzfrau, die es doch eigentlich gibt. Die Weihnachtssachen standen auch noch im Sommer da. Um 13.15 Uhr rief jemand von der Pflegeversicherung an. Er ruft wieder an, weil ich mich nicht mit ihm verständigen konnte. Er redete kurz und freundlich und sagte mehrmals, ach, so, muss ich pflegebedürftig sein oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Frau Brändler holte mich nach drüben. Sheila, der Hund, gab eine Vorstellung. Sie badete ihn und er holte dann das Handtuch. Er wollte abgerubbelt sein. Das war recht niedlich. Deine Oma hat mich ja oft manchmal dann ausgetrickst. Ich wollte mit der Sheila mal ein Jahr nach Frankfurt fliegen und da darf der Hund in der Tasche mit in die Flugkabine, aber das darf nicht ein Gesamtgewicht von 6 Kilo überschreiten. Und da musste ich sie so ein bisschen auf Diät setzen. Und dann habe ich zu deiner Oma immer gesagt, bitte die Sheila jetzt nicht füttern. Und dann hat sie mich dann immer angeguckt, hat eine Hand auf dem Tisch gehabt und mit der anderen Hand hat sie vorher ein Stück vom Brötchen oder von der Wurststulle abgebrochen und hat der Sheila das hingehalten. Warum soll man so einer alten Dame diese Freude noch verderben? Ich bin froh, wenn das Gerüst jetzt wieder weg ist und ich die Fenster wieder aufhaben kann. Manchmal klettern Jugendliche auf das Gerüst, weil es ihnen Spaß macht. Ich gönne ihnen den Spaß. Aber ich hab's nicht gern, wenn sie da rumklettern. So, nun atme ich tüchtig durch, trinke und esse noch was. Und wenn in der Nacht einer klettert, gieße ich Wasser aufs Gerüst, dann ist er eben mal tüchtig nass. Jetzt ist der Hund von Frau Brändler gegangen. Sie weint. Die musste ich leider im September 2011 einschläfern lassen. Ich habe ihr das später, also ein paar Tage später, dann erzählt, weil sie sagte, die Sheila kommt gar nicht mehr zu mir. Ich sage, nee, die kann leider nicht, diesem Hundehimmel. Bei Frau Brändler klappte die Tür. Sie trauert immer noch um den Hund. Leider friere ich etwas. Der Papst ist nun wieder weg. Er ist weitergereist, was soll er hier auch? Die große Fliege kommt auf mich zu. Man lebt zusammen. Aber die große Fliege muss man allein schaffen. Möge meine große Fliege sanft und friedlich sein. Ohne Schmerzen. 14 Engel werden bei mir sein. 2 zu meinen Häupten, 2 zu meinen Füßen, 2 zu meiner Rechten, 2 zu meiner Linken, 2, die mir weisen den Weg ins Paradies. Der Weg ist hell. Ich werde den Weg finden mit meinen Engeln. Ich bin nicht allein. Ich bin zufrieden. Dank allen für alles. Mach keine Umstände mit mir. Stellt den Sarg hochkant und tanzt. Liebes Mumali, beste Großmutter der Welt, älteste Frau, die ich kannte. 4 Stunden vor deinem Tod habe ich dich das letzte Mal besucht. Ich habe noch einmal deine Hand gehalten. Die Hand, mit der du all die Zettel schriebst. Dort über der S-Bahn und den Kastanienbäumen. Dort hast du es ausgeatmet. Dein langes, langes Leben. Ich habe ein gutes Leben gehabt. Es wird langsam dunkler. Die Kastanien blühen. Die Sonne geht bald unter. Stellt den Sarg hochkant und tanzt. Tag- und Nachtgedanken einer 100-Jährigen. Feature von Melina von Gagern. Auf der Grundlage von Notizen ihrer Großmutter Ursula von Gagern-Passier. Es sprachen Christine Oesterlein und Melina von Gagern. Ton Andreas Narr, Regie Wolfgang Rindfleisch, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.